Aufgabe 9. Bitte alle herhören. Wie ihr wisst, ist Ende des Monats unsere Projektwoche. Ab sofort könnt ihr euch in die Listen neben dem Sekretariat eintragen. Ihr könnt wählen zwischen Projekten, die nur einen Tag oder mehrere Tage dauern oder die ganze Woche. Achtet darauf, dass ihr jeden Tag beschäftigt seid. Ihr könnt also ein einwöchiges Projekt oder mehrere kürzere Projekte belegen.